Herzlich willkommen bei der... Name, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Hellenwein ist mein Name, Thomas Hellenwein. Ich habe mal eine Frage, und zwar, ich habe vor kurzem mit Freunden über hier Altersvorsorge gesprochen und so, und ich habe da ja auch noch nichts gemacht, irgendwie großartig. Und dann ist die Idee entstanden, dass ja eine Immobilie eigentlich die perfekte Altersvorsorge ist. Mhm. Und da wollte ich mal fragen, was man da machen kann. Letztendlich, was wir hier anbieten, ist generell erst einmal eine Berechnung bzw. Ermittlung eines Zinssatzes für ein bestimmtes Vorhaben. Ja. Das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk. Wir sind also keine wirklich beratende Stelle, aber ich kann für Sie, wenn es jetzt speziell um Beratung zum Thema Altersvorsorge im Zusammenhang mit Baufinanzierung geht, gerne einen Termin in einer Filiale bei einem Berater machen. Ne? Ja, ich weiß ja gar nicht, ob da überhaupt was geht. Das ist ja auch immer die Frage mit hier Bonität und so. Also ja. Ich bin Zeitarbeiter bei Airbus und mein Vertrag ist jetzt gerade um ein Jahr verlängert worden. Das ist doch schon mal gut, oder? Ja, das ist schon mal gut. Es ist aber tatsächlich so, dass ein befristetes Arbeitsverhältnis tatsächlich da problematisch sein könnte. Oh. Sind Sie denn verheiratet vielleicht? Ich bin verheiratet vielleicht, ja. Verheiratet und die Gattin hat ein unbefristetes Arbeitsverhältnis? Ja, also Teilzeit, die ist bei Butni an der Kasse. Ja, okay. Wie gesagt, das kann ich jetzt von mir aus nicht final beantworten, aber tatsächlich, wenn Sie dann noch der Hauptverdiener sind und die Gattin halt nur einen Teilzeitjob hat, könnte das wirklich schwierig werden, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall mehr. Also ich komme auf locker 1.000 Euro netto ausgezahlt. Ja, okay. Und die Gattin hat da nochmal wie viel? Ja, so 500-600 kommen da auch nochmal zusammen. Okay, dann gucke ich jetzt mal. Einmal können wir jetzt nur mal grob gucken. Das ist, wie gesagt, noch ein bisschen unverbindlich. Kommen auf 1.600 Euro, ne? Monatliches Gehalt, Darlehen oder sowas sind nicht zu bezahlen. Nee, nur der Dispo ist ein bisschen... Okay. Also man rechnet immer... Kann man den Dispo dann gleich mit ablösen eigentlich, theoretisch oder so? Bitte? Kann man den Dispo dann gleich mit ablösen? Also geht heutzutage auch nicht mehr, weil man braucht tatsächlich Eigenkapital, wenn man eine Immobilie finanzieren will. Ne? Das heißt, komplett finanzieren werden wir sowieso nicht. Ne? Ach so, ja. Ja. Ja gut, Eigenkapital können wir vielleicht eventuell von den Eltern meiner Frau, so, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 oder so kriegen wir da bestimmt zusammen. Ja. Okay, ich sage Ihnen mal so eine grobe Faustregel. Nettogehalt mal 12 mal 6,5. Ergibt in Ihrem Fall 124.800 Euro. Wie gesagt, wenn dieses Arbeitsverhältnis nicht zeitlich befristet wäre, hätten wir eine Möglichkeit, eine Finanzierung bis zu einer Summe von ungefähr 124.000 Euro anzubieten. Mhm. Allerdings, ja klar, Bonität vorausgesetzt heißt auch, dass natürlich eine Schuldverprüfung stattfinden würde. Und wenn Sie jetzt eine Immobilie kaufen würden, sage ich jetzt mal nur eine Summe 100.000 Euro, dann würde die sagen, okay, der Kaufpreis ist 100.000 Euro. Für uns ist die Immobilie aber automatisch grundsätzlich immer nur 90% vom Kaufpreis wert. Mhm. Das heißt, dann würden wir einen Beleihungswert daraus errechnen. Und zwar ist das Verhältnis zwischen Wert der Immobilie und Nebenkosten quasi, sprich Grunderwerbsteuer, Notar und Grundbuchkosten. Ne? So, da würde sich dann ohne Eigenkapital, je nachdem wie hoch die Grunderwerbsteuer ist, und womöglich fällt auch noch ein Makler an und so weiter, ein Beleihungswert von irgendwas über 100 dann ergeben. Und die würde finanzieren bis zu einem maximalen Beleihungswert von 110%. So, aha. Wenn Sie jetzt in Ihrer Region zum Beispiel eine Grunderwerbsteuer in Höhe von 6,5% haben sollten, ich weiß jetzt nicht, von wo Sie anrufen. Wo sind Sie, in welchem Bundesland? Ach so, Schleswig-Holstein, entschuldigen Sie, ich habe gerade geträumt hier. Weiß ich nicht so genau. Ja. Aber das gucken wir mal. Grunderwerbsteuer muss ich immer zahlen, ne? Muss jeder zahlen. Ne? Genau, die muss jeder zahlen. Also und die würden Sie dann also mit mitfinanzieren dann auch gleich? Nee, eben nicht. Ach so. Das sind die Nebenkosten. Im Grunde müssen Sie die zumindest zum größten Teil selber mit dem Eigenkapital abdecken, ne? Hm. Und ich will jetzt noch gerade mal kurz gucken, wie hoch das ist. Ist nicht überall 6,5%, sagen Sie. Ne? Nee, das ist jetzt das höchste. Ist aber in Schleswig-Holstein auch 6,5%. Ah ja. In Bayern zum Beispiel 3,5%. Ah, okay. Und so auch in Sachsen. Aber ansonsten liegt es immer so, Hamburg hat 4,5 und der Rest hat 5 bzw. 6,5. Und wenn wir uns jetzt in Bayern was suchen, haben wir dann bessere Chancen oder wie? Nee. Ein bisschen. Das sind eben 3% an Grunderwerbsteuern. Es ist einfach so, dass wenn Sie jetzt sagen, okay, ich finde vielleicht 5.000 Euro Eigenkapital zusammen, könnte man das eventuell, sofern Sie nicht ja noch einen Makler bezahlen müssen, als Eigenkapital einsetzen, könnte sein, dass das ausreicht, ne, um eben unter diesen 110% zu bleiben. Mhm. Dazu müssten wir aber wirklich eine komplette Berechnung machen. Mhm. Vorher würde ich aber natürlich rausfinden wollen, wie das aussieht mit der befristeten Arbeitsverhältnis. Da gucke ich jetzt mal eben nach. Also das ist gut, die sind voll zufrieden mit mir. Total. Mhm. Ja, okay, das freut mich, aber ich würde natürlich viel gerne positivere Mitteilungen machen, als dass ich eher gerade dabei bin zu sagen, das geht so nicht. Ne? Mhm. Mal eben, das die haben jetzt auch schon der wurde jetzt zum zweiten oder dritten Mal, glaube ich, schon verlängert. So zufrieden sind die mit mir. Ja, nur das ist eben halt so, dass es immerhin trotzdem nicht so ein sicherer Arbeitsplatz ist, wie bei einem Unternehmen, das unbefristet einstellt. Ne? Und von daher sind wir da. So, Ausnahme bei befristeten Angestellten für einzelne Berufsgruppen wie Ärzte oder Zeitsoldaten. Da ist es oft nur befristet, ja. Aber bei allen anderen Berufssparten ist das eben nicht akzeptiert, ne? Ach so, also solange ich da jetzt befristet arbeite, kann ich das vergessen im Prinzip. Es sei denn, die geben Ihnen irgendwie eine Aussicht darauf, dass sie in der Zukunft entfristet werden. Ne? Oh, das haben Sie vor 3 Jahren schon gesagt, dass das wohl passieren kann irgendwann. Das ist das Problem dabei, ne? Ja. Es ist so, die machen bestenfalls Ausnahmen eben bei diesen Berufsgruppen wie Zeitsoldaten, Ärzten, Wissenschaftler, die an der Universität arbeiten. Diese Kontingente sind immer Kontingente sind grundsätzlich immer zeitlich befristet, auf ein paar Jahre allerdings. Ne? Mhm. Und ich meine, ich bin der Chef des Lagers, ne? Ich hab das ganze das ganze Lager ist im Grunde genommen quasi meins. Die kommen alle zu mir, wenn die was brauchen. Ja, verstehe ich auch, aber letztendlich würde die Bank mit ziemlicher Sicherheit sagen, nee, das können wir nicht machen, ne? Weil das in dem Sinne jetzt eine Geschichte ist, wenn die Branchen befristeter einstellen, ist das meistens oder geht die Bank davon aus, dass das irgendwann dann eine Sparte ist, die nicht von Dauer gesegnet ist. Ja, und wenn meine Frau sich jetzt zusätzlich noch einen 450-Euro-Job sucht, ich meine, dann wären wir zusammen, hätten wir zusammen um und bei 2.000, vielleicht sogar 2.100 Euro. Das ist doch gut, oder nicht? Wie gesagt, ich müsste da mal einen Rückruf oder was von der Filiale veranlassen oder ich gebe dir eine Rufnummer für einen Mitarbeiter in einer Filiale, ob er da eine Aussicht sieht. Ja. Ja, weil die Kreditentscheidung selber treffen wir hier nicht. Mhm. Sagen Sie mir vielleicht mal eine Postleitzahl, wo Sie wohnhaft sind? 21. Sonst geben Sie mir doch mal die Nummer von dem richtigen Menschen da. Dann rufe ich den einfach nochmal an. Ich gucke gerade. Ich kann ja vorher meine Eltern nochmal fragen oder die von meiner Frau oder ich frage sie beide wegen Eigenkapital. Vielleicht kriegen wir da ja 10, 11, okay. Vielleicht sogar zusammen oder so. Ideale wäre die nächstgelegene. Ja. Und da wäre die Ansprechpartnerin die Friedrichs. Okay, schreibe ich auf. Ja. Hm. Der ja, das ist klar, ja. 71 80 10. Nee, 80 71. Und die 10, okay. 80 71 10, okay. Frau Fritsch. Frau Friedrichs. Friedrichs, alles klar. Jetzt habe ich es auch aufgeschrieben, dann kann ich ja gar nichts mehr falsch machen. Das ist die Filialleiterin da. Die sind auch für Baufinanzierungen dann immer zuständig. Hm. Und die können Ihnen konkret sagen, was die für Vorgaben haben. Hm. Und generell, wie gesagt, ne, befristete Arbeitsverträge nur mit bestimmten Ausnahmen, in bestimmten Ausnahmefällen. Ne? Und ja, leider bin ich auch kein Arzt oder Wissenschaftler und mir würde selbst widerfahren, aber Gott sei Dank ist mein Arbeitsvertrag nicht befristet. Ne? Ja, das. Das ist eine Geschichte, wo die wahrscheinlich nicht mitreden können oder nicht zusagen können, aber wie gesagt, da müsste mal geklärt werden, was denn jetzt die das Minimum an Einkommen notwendig ist, wenn die jetzt wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir schützen nur auf das Gehalt ihrer Gattin, ne? Mhm. Dass da vielleicht was möglich wäre. Ja, aber ja. Wie gesagt, mit einem Teilzeitjob wird das mit Sicherheit auch nie funktionieren. Mit zwei Jobs weiß ich nicht. Mhm. Ja. Ja, ja, ich weiß dann auch nicht, wohin mit unserem Sohn, der muss ja auch noch so ein bisschen betreut werden irgendwie. Ja, klar. Ja, und dann muss die Haushaltsrechnung natürlich auch noch aufgehen, ne? Weil nach der Rate dann auch noch am Monatsende für uns ein Plus rauskommt, ne, nach unserer Rechnung. Ja, und für uns, wir müssen ja den Kühlschrank füllen und so, ne? Genau, ne? Es soll also nicht jeden Monat 100 Euro fehlen oder so, dann funktioniert das auch nicht. Ne? Nee, das ist richtig. Das in der Berechnung schon nicht klappt. Ja. Und von daher, ja, wie gesagt, würde ich vielleicht vorschlagen, dass die Frau Fröhlich sie in der Klipp und klar sagt, okay, suchen Sie sich ein Objekt in der Preisklasse, wir gucken mal, ne? Wenn, wie gesagt, auch noch die Voraussetzung da ist, dass sie da an Eigenkapital kommen können. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas wie Bausparverträge oder sowas. Haben Sie da was? Nee, Bausparverträge haben wir eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wir sammeln jetzt, das ist gut, dass Sie das sagen, seit 10 Jahren sammeln wir jetzt Münzen, die sind alle im Keller. Dann können wir direkt mal gucken. Das ist tierisch viel, das ist ein ganzer Eimer voll, ohne Scheiß. Ja, könnte man auch mal gucken, ob man da nicht noch, ne? Ja, dass man das zusammenkriegt, ein paar hundert. Weiß ich ja nicht, was das für Münzen, was sie da sammeln. Das geht bei 1 Cent, 2 Cent bis zu 2 Euro Stücke, das ist alles dabei eigentlich. Okay, ja, ja. Das könnte ja vielleicht schon mal der Baustein für das Eigenheim oder zumindest ein Teil davon sein. Ich weiß es nicht. Genau. Dann müssen wir mal überlegen, wie man das dann auch an die Bank bringt sozusagen, ne, wenn das so viel ist. Nur das ist ja nicht so, das ist ja nicht weit von hier. Das steht dann notfalls, keine Ahnung, mit Schubkarre, Sackkarre oder so. Da fällt uns schon was ein. Ja, bei welcher Bank sind Sie denn Kunde? Wir sind hier bei der Sparkasse um die Ecke. Ja, die haben ja heutzutage entweder nehmen die nur gerolltes Geld oder die haben Einzahlautomaten, ne? Die haben da so ein Münzzähl-Dings, da schüttelt man die einfach rein und dann geht das automatisch. Genau. Ja. Kann man natürlich auch machen. Ne? Ja, aber insgesamt klingt das ja gar nicht so gut. Es klingt ja eigentlich. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Manche Fälle hören sich von Anfang an relativ aussichtslos an, dann klappt es nachher vielleicht doch. Ich sage mal, im Moment möchte ich keine Versprechungen machen, aber ohne jetzt die Gesamtsituation wirklich zu kennen, ist es schwierig. Normalerweise müsste ich Ihnen ja sagen, okay, schauen Sie sich um nach einem Objekt, in einer Preisklasse, sage ich jetzt mal, vielleicht, die Grenzen auch nicht zu überreizen, ne, maximal 110.000 Euro aus, geben Sie mir Daten, sprich Adresse des Objektes, ich brauche den Kaufpreis, Größe des Grundstücks, wie groß ist die Wohnfläche, ist es Massivbau oder nicht, ne? Ja. Diese Angaben brauchen wir. Massivbau wäre natürlich schon schön, ne? Ihre ganzen Einkünfte, persönliche Daten, und dann könnten wir feststellen, okay, wie viel Eigenkapital brauchen wir denn? Aber ohne Objektdaten bringt das nicht. Und es macht keinen Sinn, wenn wir dann sagen, wir geben es jetzt an die Filiale und die Filiale schreibt zurück, ja, der Mann hat einen befristeten Arbeitsvertrag, geht nicht, ne? Nein, ist richtig, Sie haben recht. Ich rufe die Frau Fritsche einfach mal an und dann sehen wir weiter. Würde ich erstmal so machen und wenn die Frau Fritsche sagt, okay, das und das müssen Sie erfüllen, Sie sagen, okay, ich werde es erfüllen, dann melde ich gerne wieder hier, dann würden wir mal eine komplette Aufstellung machen. Nur wie gesagt, dann müssen Sie sich schon mal irgendwo ein Objekt angeguckt haben, vielleicht ein Exposé davon haben, damit wir die notwendigen Daten haben. Und dann können wir das machen. Nur es bringt nichts, wenn wir jetzt hier rumspekulieren. Ja. Wir haben hier dann eine Dreiviertelstunde Arbeit hinter uns und dann werden sie doch enttäuscht. Das ist weder für uns noch für sie jetzt irgendwie. Nee, das will ich auch nicht. Also dann, wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal in den Keller, guck mal, was die Münzen machen und dann spreche ich nochmal mit meinen Eltern und mit denen meiner Frau und möglicherweise mit ihrer Schwester da nochmal die Eltern. Vielleicht können die auch, die hat auch noch einen Onkel, der kann auch möglicherweise. Also müssen wir mal sehen, dass wir da im Prinzip die ganze Familie damit reinziehen. Ja. Und dann soll jeder. Das muss ja auch mal keiner. Lassen wir den Hut rumgehen, sag ich jetzt mal so. Wobei das Verhältnis mit dieser Beleihung, ne, mit diesem Eigenkapital, es bleibt eigentlich immer gleich. Ne? Hm. Nur je kleiner der zu finanzierende Betrag, desto weniger wird dann auch das nötige Eigenkapital, aber das Verhältnis immer bleibt gleich. Ne? Hm. Immer dieser Prozentsatz. Es kommt aber eben immer ganz drauf an, was haben wir da für eine Summe und so weiter. Ne? Okay, ich frage die Frau Fröhlich, mal gucken, was sie sagt. Und dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch. Und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch frohes Schaffen und dann noch weiterhin gute Kunden, ne? Genau, und ich drücke die Daumen. Super. Danke. Alles klar. Jo, danke. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss.